Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ivis verrückte Welt. Ich dachte mir, heute reden wir mal so ein bisschen über unsere Jugendsünden. Ich denke mal, jeder von uns hat irgendetwas, worüber er jetzt im Alter lacht oder sich denkt, oh mein Gott, was habe ich getan? Wahrscheinlich hatte auch jeder von uns eine Lieblingsboyband, wo das Zimmer vollgekleistert war mit Postern. Oder eine Lieblingssängerin, eine Lieblingsserie oder Lieblingsschauspieler. Und bei mir war es eine Serie. Bei mir war es gute Zeiten, schlechte Zeiten. Die Serie gucke ich vom ersten Tag an. Und ja, damals war ich eben noch Teenager, total verrückt. Viele Flausen im Kopf und so wie jetzt im Erwachsenenalter denkt man natürlich auch nicht darüber nach, was man den Schauspielern so, wenn man denen so hinterher rennt oder zuruft und ständig nach einem Foto fragt oder so, ne, was halt bei denen dann so abgeht und wie sich das anfühlt. Man kann schon sagen, ne, ist ja dann schon fast wie Stalking. Andere sitzen stundenlang vor einer Konzerthalle und warten, ihr Idol zu treffen oder zu sehen, um ein Foto zu schießen. Ja, und andere fahren immer wieder zum Drehort einer bestimmten Serie hin, um die Stars zu treffen. Und so war es auch bei mir. Ich bin nach der Schule war ich zu Hause und bin dann, meine Mom und meine Tante haben beim Fernsehen gearbeitet, beide im Babelsberg auf dem Gelände, wo auch GZSZ gedreht wird. Und ja, damit fing es eigentlich alles an. Also als ich das wusste, dass die Serie dort gedreht wird oder so, fand ich das total cool und auch, dass man Zugang hatte und dorthin gehen konnte und die Stars treffen konnte, war schon echt genial. So dass ich dann ziemlich oft zu meiner Mama zum Fernsehgelände gefahren bin und mich dann dort auf dem Gelände rumgetrieben habe, wie es Teenager halt so tun, warten, warten, warten, bis sie irgendjemanden treffen oder aus der Serie sehen, um ein Foto zu schießen, die Person anzuquatschen. Ja, und so war ich also Tag ein, Tag aus. Nicht jeden Tag, aber ich war schon öfters damals dort. Bin da drum gelaufen und habe immer darauf gewartet, dass einer meiner Stars aus GZSZ dort aus dem Studio rauskommt und ich ein Foto schießen kann und alles. Und habe dann eben dort auch immer gewartet. Ja, und irgendwann hatte ich dann das Glück, dann kamen dann so ein paar Stars. Dann habe ich Fotos gemacht, bin hinterhergerannt, habe gerufen. Und gab auch Stars, die jetzt nicht so wollten mit dem Foto, war auch okay. Habe ich ihm vom Weiten ein Foto gemacht und nicht mit mir zusammen oder so. Aber waren schon verrückte Zeiten. Also war schon echt. Heute würde ich sowas nicht mehr machen, aber gut, ich bin jetzt auch älter. Da sieht man die Sache alles ein bisschen anders. Aber als Teenager bist du ja Hülle und Flamme. Da machst du ja alles, um den Star mal sehen zu können oder wen auch immer man gerne sehen möchte. Ja, und so kam es dann auch, dass ich ziemlich viele Fotos mit einigen Stars habe. Konnte auch mal das Glück, mit einigen Stars zu sprechen, die dann mal Mittagspause hatten oder so und mal rausgegangen sind. Oder dass man ja sie einfach gesehen hat. Das war schon ein tolles Gefühl, so die Stars aus seiner Lieblingsserie hautnah sehen zu können. Ja, war schon cool. Also Leon Moreno habe ich getroffen, Daniel, Elisabeth, Clemens Richter, dann die Nathalie. Mit Nathalie hatte ich dann sogar noch kurz gesprochen und sie hatte mir dann Tipps gegeben, weil ich ja auch unbedingt Schauspielerin werden wollte. Und irgendwann war ich auch mal bei GZSZ vorne am Empfang. Ey, ihr wisst ja auf einmal, plötzlich, ich stehe da, quatscht die da voll, steht Wolfgang Barrow neben mir. Und sowas von freundlich, ich war total, man kennt ihn ja nicht so gerne, als ja in der Serie, am Anfang war er nie so freundlich. Ey, der war sowas von cool und freundlich. War der Hammer. Wirklich. Hammer. Ich habe, glaube ich, auch fast alle Stars dort getroffen. Fotos gemacht und war schon cool. Und ein absolutes Highlight für mich. Aber ich würde sowas heute nicht mehr tun, weil, nee, ich glaube, das geht zu weit. Man will ja auch Privatsphäre haben und alles, aber eben gut als Teenager, da denkst du nur, oh, du siehst die aus deiner Serie und bist total happy und freust dich. Da tut man ihm viele verrückte Sachen. So habe ich zum Beispiel auch versucht, um den Stars nah sein zu können, dort ein Praktikum zu bekommen. Hat aber leider nicht geklappt. Für Statistenrollen habe ich mich ganz oft beworben. Ja, und zur tausendste Folge habe ich dann noch Tatsachenlied geschrieben. Und ich war 16, würde ich heute auch nicht mehr machen. Aber es sind halt so die Sachen, die man eben macht, weil man eben verrückt ist als Teenager. Gut, ich glaube, manche Erwachsene machen auch heute noch verrückte Sachen, keine Ahnung. Aber ich weiß, ich würde heute nicht mehr dort rumrennen und den Stars auflauern oder hinterherrennen, ständig ein Foto machen, anquatschen. Also heute würde ich sowas natürlich nicht mehr machen. Aber zurück zum Lied. Wie gesagt, ich war 16, habe es selber gedichtet und habe es dann GZSZ zur 1000. Folge geschickt. Wahrscheinlich war dieses Lied auch der Grund, warum ich dort kein Praktikum machen konnte. Warum ich vorher wollte damals, dann dachte ich, okay, dann machst du dort in der Maske irgendwie noch oder irgendwie Haartechnik. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe. Aber vielleicht war dieses Lied der Grund, warum es nicht geklappt hat. Aber lustig war es trotzdem. Vorhin hatte ich auch total vergessen, dass ich damals ein Lied gesungen habe. Und dann fiel es mir irgendwann ein, dass du doch mal da was Verrücktes gemacht hast. Und dann habe ich tatsächlich die Kassette gesucht und ich habe sie gefunden. Und als ich damals das Lied hingeschickt hatte, habe ich dann noch einen Brief vorgelesen. Alles. Also ich habe erst dieses Lied gesungen, dann habe ich einen Brief vorgelesen, meine Adresse angegeben, weil ich wollte dieses Lied ja wieder haben, auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Sie sollten es mir bitte wieder zurückschicken. Und ihr werdet es nicht glauben, die Kassette kam zurück, aber auf der anderen Seite waren dann noch von einigen Stars aus der Serie Danksagungen drauf. Also es war total cool. Ich habe mich damals wie so ein Schneekönig gefreut. Das war es von meiner Lieblingsserie, dass die da so reagiert haben. Und das war, ja, war schon krass. Und ich dachte mir, vielleicht sollte ich euch dieses Lied mal nicht vorenthalten. Wobei, das ist mega peinlich. Eigentlich durfte ich das gar nicht vorspielen, weil das ist wirklich peinlich. Aber ich war 16, vielleicht zählt es ja, um da, ne? Vielleicht, wenn jeder so zurückdenkt an seine Jugend, wo er 16 war, was er so gemacht hat, wie er gesungen hat und alles. Vielleicht ist es ja so ein kleines, dass ihr denkt, ja, okay, die war 16. Die konnte nicht singen, alles gut. Am Ende zählt ja die Geste. Und von daher würde ich sagen, spiele ich euch jetzt einfach mal das Lied vor. Und hinten dran dann gleich noch, was von den Schauspielern noch kam. Das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Gut, dann viel Spaß beim Reinhören. Ja, macht nicht zu laut, weil schief singen war früher einfach Mode. Von daher erwartet jetzt nicht so viel von mir, ja? Für mich ist es schon total, ja, ist total peinlich eigentlich. Aber gut, ich spiele euch das jetzt einfach mal vor. Ihr hört rein und dann haben wir auf jeden Fall erstmal was zu lachen für heute, wa? Gut, wir hören uns danach nochmal. Hey, alles Gute zur 1000. Folge. Vor 3 Jahren fing alles an, wo sie zu uns ins Fernsehen kam. Um 19.40 Uhr auf RTL begann. Sofort war ich ein Fan davon. Und ich sah sie nun jeden Tag. Die Serie, die ich so mag. Die mich so unendlich glücklich macht. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Schon 3 Jahre, die 1000. Folge steht bevor und immer noch so super stark. Jeden Tag, Tag für Tag, spannend von der ersten Folge an, da war mir schon klar, die werd ich immer sehen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Thank you. unsere 1000. Folge. Herzlichen Glückwunsch von mir. Ich hoffe, es gibt euch auch noch ein paar Jahre, denn ich wusste nicht, was ich ohne euch mache. Bei euch kann ich weinen und lachen, die Sorgen einfach mal hinter mir lassen. Denn ohne euch wäre nichts mehr los. Alles Gute und weiterhin viel Erfolg. Hallo, liebes Gutzeit-Schlechtzeiten-Team. Ich heiße Yvonne und bin 16 Jahre alt. Das Lied habe ich extra für euch geschrieben zur 1000. Folge. Ich hoffe, es gefällt euch. Es wurde zu Hause und nicht im Studio aufgenommen. Deshalb hört es sich vielleicht so komisch an. Bin echt ein großer Fan von euch. Die Serie schaue ich von Anfang an. Sie ist echt super. Du hast viele Träume. Yvonne, ist ja richtig hip, aber kauf dir mal noch ein Lexikon-Hallgerät und einen Kompressor, dann klingt das noch besser. Ja, schöne Grüße von Julian, ne? Hallo Yvonne, ich bin Nadine und spiele die Nathalie in der Serie. Ich habe dein Lied gerade gehört, es hört sich echt gut an. Ich bin gespannt, was du zur 2000. Folge dann bringen wirst. Tschüss. Ja, hallo Yvonne, hier ist der Daniel Felo, ich spiele den Leon Moreno in der Serie. Und ich wollte mich eigentlich nur noch mal ganz persönlich für dein super Lied bedanken. Hast du wirklich toll gemacht, mach weiter so, Musik ist das Beste, hau rein, ciao. Hallo Yvonne, hier ist Rea, die spielt die Flo bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Hast dir ja wahnsinnig viel Mühe gegeben, dank dir, ciao. Hallo Yvonne, hier ist der Daniel Enzweiler, ich spiele den Jörg Reuter. Und ich finde, das war eine ganz tolle, originelle Idee. Herzlichen Glückwunsch, bis zur 2000. Ciao. Ja, hallo Yvonne, hier ist der Ralf Benson, ich spiele den Fabian Moreno in der Serie und ich finde es echt super von dir, dass du uns so ein tolles Lied gewidmet hast. Also, ich freue mich schon, wie auch meine Vorgänger, auf deine nächsten Einfälle. Ciao Yvonne. Hallo Yvonne, hier ist Wolfgang Baro, den du als Joe Gerner aus der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten kennst. Ich habe mich sehr über deinen Brief und dein Lied vor allen Dingen gefreut und ich hoffe, du bleibst auch weiter dran, dass wir dann bald die 2000. Folge machen können. Also nochmals vielen Dank und bleib dran. Hallo Yvonne, hier ist Raphael, Nico aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Ganz kurz, dein Lied war echt spitze, Mann. Richtig gut, hat mir gut gefallen und war auch eine nette Geste. Alles klar, ciao. Na, Habt ihr auch so schön gelacht wie ich? Also für Plattenverträge stehe ich heute nicht mehr zur Verfügung, ne? Falls jetzt irgendwelche Anfragen kommen sollten oder so. Aber nee, also war doch ganz schön, ne? Ja, war schon sehr schief. Aber wie gesagt, das war damals. Und heute gibt es keine Lieder mehr von mir. Ich habe auch keins mehr zur 2000. oder zur 3000. Folge. Also es hat dann auch irgendwann, weil man dann im Berufsleben anfing, die Ausbildung ging los und alles. Das hat dann schon aufgehört, dass man eben ständig da war dann. Ja, heute gucke ich die Serie immer noch gerne. Aber das waren eben die wilden Zeiten in meiner Teenagerzeit, an die ich gerne zurückdenke, außer an das Lied, weil das ist peinlich, aber so war es eben. Es gibt noch mehr peinliche Sachen von mir, aber Brüderchen, die bleiben bitte alle bei uns in der Familie. Nicht, dass du denkst, du kannst jetzt auch noch die anderen Sachen hier alle rauspacken. Nee, ich denke, es reicht schon, um sich zu blamieren oder so. Na, lass mal die anderen Sachen da, wo sie sind. Und ich verabschiede mich von euch. Danke fürs Zuhören und ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Und wer Lust hat, kann mir ja gerne seine verrückten Geschichten erzählen. Ihr habt doch bestimmt auch was lustig zu erzählen, oder? Also, bis denn. Tschüss.